Thank you. Hakitomi, itomi, wahamaina, pukapare, ambulaki, hakitomi. wanna lucky hucky dooby dooby. Oh, we have one here, bracky day, oh, lucky hucky dooby dooby. I ain't a year, my year, and I wanna lucky hucky dooby dooby. We were the mule horta who are racky dooby dooby. Hey. it, Milton. Come on, take me down to this head rag hop. We're gonna have some fun after all. We're gonna have some fun now. Daddy, that made me feel so boogie-woogie. I know it, baby. It's gonna make you feel some other way, too. Baby. Say, you little girl over there with the black dress on. Come right away and stand up by me. I want to show you how to do that head drag hop. Turn around. That's it. Now let's get it. Shake it. Shake it fast. That's just what I'm talking about. Baby, you're throwing your mess now. I thought you told me you didn't know how to do that fishtail. You're doing the head rag hop now. Kind of good like that, too. Somebody ought to knock a jug on this little head rag hop. They ought to knock a jug sometime, look like on this. Look out for the landlady. Give her a break. Tight. I don't think it could be me. That's just what I'm talking about. Yeah. This is the way you do the boogie woogie. Yeah, that's it. Yeah, I'm telling you. Softly like distant guitar. with a prayer to my darling up there, looking down from that home in the sweet by and by. Thank you. ψυχές και αγκαλιασμένοι κάτω απ' τις ιδιές. Dr. Kraus, Professor in Naturgeschichte, hat eine kleine, entzückend feine Braut. In seinen Mußestunden schreibt er auch Gedichte, die er ganz heimlich ihr anvertraut. Herr Dr. Kraus ist ein Gelehrter ersten Ranges, er kennt die Völker vom Nil bis Ganges. Als seine süße Braut ihm gab das erste Küsschen, sagt der gelehrte Doktor laut, es sprach der Marabu, der weise Marabu. Meine liebes Mädel, mach beim Küssen deine Augen zu, machst du die Augen zu, dann merkst du gleich im Nu, wie recht hat doch der Marabu, der weise Marabu. Denn selbst im Dunkeln findest du die heißen Lippen doch. Brauchst nicht zu sehen, du fühlst den Mund und küsst ihn noch und noch und noch. Drum sprach der Marabu, der weise Marabu. Meine liebes Mädel, mach beim Kuss die Augen zu. Ihr süßen kleinen Mädchen, hört auf meine Mahnung und sagt, ich bitt euch kein Aber oder Nein. Habt ihr vom Küssen schon die erste leise Ahnung, müsst ihr auf eines bedachtsam sein. Küsst ihr im Sonnenschein, küsst ihr beim Lampenschimmer, auf einer Wiese, im kleinen Zimmer, kann euer Mündchen ruhig einmal an Rouge vergessen, doch eines prägt euch immer ein. Es sprach der Marabu, der weise Marabu. Meine liebes Mädel, mach beim Küssen deine Augen zu, machst du die Augen zu, dann merkst du gleich im Nu, wie recht hat doch der Marabu, der weise Marabu. Denn selbst im Dunkeln findest du die heißen Lippen doch. Brauchst du nicht zu sehen, du fühlst den Mund und küsst ihn noch und noch und noch. Drum sprach der Marabu, der weise Marabu. Meine liebes Mädel, mach beim Kuss die Augen zu. What's happening? Long question. I'm going to go back to the hospital.